Die in Berlin lebende Rap-Sängerin Sister Fa, aus dem Senegal kommt sie. Jetzt hat sie ihr zweites Album veröffentlicht, Saraba Tales from the Flip Side of Paradise. Eine Mischung ist auf diesem Album zu hören, eine Mischung aus afrikanischer Musik, modernem Rap und Hip-Hop. 2005, fünf Jahre nach dem Start ihrer Karriere, veröffentlichte sie im Senegal ihr erstes Soloalbum und mit dieser Produktion wurde sie dann auch gleich mit dem Preis für die beste Neuentdeckung ausgezeichnet, Sister Fa. Jetzt also ihr zweites Album, einige Titel daraus hören wir in dieser Stunde. Im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es die Aufgabe des Privatfunks, Profit zu machen. Entsprechend handeln die privaten Massenmedien. Sendungen sind Waren, die möglichst lukrativ an den Mann, an die Frau gebracht werden müssen. Und so ist es eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, dass immer mehr an der Erregungsschraube gedreht wird. Jüngstes Beispiel, der Sender RTL mit seiner sogenannten Doku-Soap Erwachsen auf Probe. Teenager proben mit geliehenen Kindern das Familienleben. Am Abend nun hat RTL die beiden ersten Folgen ausgestrahlt. Claudia Wick hat sie gesehen, diese beiden Folgen. Guten Abend, Frau Wick. Guten Abend. Rita Waschbüch, die prominente Katholikin, hat die RTL-Fernsehmacher als Voyeure bezeichnet und gefordert, sie nie wieder Sendung machen zu lassen. War das, was Sie da gesehen haben, wirklich so empörend, wie das im Vorfeld oft behauptet wurde? Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe dem sehr gerne zugesehen und ich möchte auch gerne nächste Woche sehen, wie es weitergeht. Insofern bin ich schon aus diesem Grunde komplett gegen dieses Verbieten. Also Empörung ist nicht vorhanden. Ein bisschen tiefer hängt das ganze Thema. Ja, das Ganze, also der Skandal ist eigentlich vor allem der Skandal, dass man es im Vorfeld verbieten wollte, ohne es sich anzusehen. Weil die heute Abend Fernsehen gesehen haben, so wie ich, konnten sehen, dass natürlich an den Vorwürfen nichts dran ist. Die Kinder sind gar nicht alleine gelassen worden, wie es immer hieß, sondern die Eltern waren zum Teil dabei oder Pädagogen waren dabei. Das war ja auch immer ein Kamerateam dabei, sodass man sagen muss, da ist gezeigt worden, wie schwierig es für Teenager ist, so jung schon Eltern zu werden. Das hat auch einen pädagogischen Impetus. Das fand ich sehr gut und ich musste teilweise wirklich auch laut lachen, weil die sich ein bisschen blöd angestellt haben. Und manchmal war ich auch erschrocken. Das ist Affektfernsehen auf hohem Niveau und ich glaube wirklich, da ist sehr viel Lärm um wenig gemacht worden. Sie sollten vielleicht nochmal ganz kurz insgesamt die Idee dieser Sendung oder dieser Serie erklären. Nicht alle haben ja diese sensationslüsterne Vorberichterstattung verfolgt. Ja, also das Modell kommt eigentlich aus der BBC, aus England und man hat da viel stärker als in Deutschland das Problem, dass so viele Teenager-Kinder bekommen und hat sich überlegt, wir müssen denen mal klar machen in einem Medium, das sie selber auch schauen, wie schwierig und kompliziert das ist und hat gesagt, wir machen das mal lernen am Modell und die Kinder werden erst ausgebildet, 4 Wochen lang, bekommen Babykurse, bekommen eine Dummy-Puppe, bei denen sie dann schon mal üben sollen, wie das eigentlich ist, wenn das Kind den ganzen Tag schreit und ganz am Ende, wenn die sich bewährt haben, dann bekommen sie für ein paar Tage in Anführungsstrichen echte Kinder ausgeliehen, an denen sie dann das Erlernte mal üben sollen. Das ist immer noch anstrengend genug und RTL hat auch, wie die Engländer das auch gemacht haben, natürlich vor allem die kritischen Szenen zusammengeschnitten, sodass es auf den ersten Blick, glaube ich, noch etwas dramatischer daherkam, als es in Wirklichkeit war. Wenn nun die wirklichen Eltern sehen, was da mit ihren Kindern passiert in diesen Probefamilien, haben sie Möglichkeiten, irgendwie einzugreifen? Ja, jederzeit. Man hat das heute Abend auch gesehen. Da könnte man jetzt vermuten, dass das vielleicht auch eine Folge war dieser Debatte, dass RTL das noch ein bisschen umgeschnitten hat. Man sieht mehrere Szenen, in denen die Eltern auch sagen, so wollen wir das jetzt aber nicht haben und entweder aus dem Nachbarhaus, wo sie das über Monitor verfolgen können oder eben aus dem Nachbarzimmer rüberkommen und sagen, jetzt bitte so nicht. Und mich hat das persönlich auch daran erinnert, dass ich als Babysitterin dann doch auf mich alleine gestellt war, wenn das Kind dann abends geschrien hat und also da die Eltern nicht aus dem Nachbarzimmer kamen. Ich glaube wirklich, dass die Kinder die ganze Zeit unter Kontrolle waren. Wir könnten uns darüber unterhalten, was Eltern dazu bewegt, ihre Kinder fürs Fernsehen zu vermieten und eben über Castingagenturen das anzubieten. Aber das ist ein Thema, das größer ist als dieses Format. Aber bei einer Babysitterin ist natürlich keine Fernsehkamera dabei. In so einer Situation entwickelt ja diese Aufnahmesituation eine ganz eigene Dynamik, könnte man sich vorstellen. Ja, ich glaube aber, dass das schreiende Baby vor allem eine Dynamik entwickelt. Wer selber mal zum Beispiel ein Kind auf dem Arm hatte, was Hunger hat und die Flasche ist noch nicht kühl genug, der weiß ganz genau, dass man da gar nicht mehr richtig sich selbst inszenieren kann. Die Kids, diese 17- bis 18-jährigen Jugendlichen, die waren wirklich sehr viel mit sich beschäftigt, vor allem auch mit ihrer Beziehung, die natürlich darunter leidet, wenn man plötzlich keine Zeit mehr füreinander hat. Insofern, glaube ich, war das wirklich Erfahren am Modell, Lernen am Modell. Man kann eigentlich nur hoffen, dass möglichst viele Jugendliche zugeschaut haben, die einen Kinderwunsch haben und sich das auf diese Art nochmal überlegen. Das, was Sie heute Abend gesehen haben, Frau Wick, war also für Sie als Professionelle professionelle Fernsehbeobachterin keine Überraschung. Nein, also nach diesen vielen Dokusoaps-Formaten, die man ja schon kannte, von Frauentausch über Supernanny bis raus aus den Schulden, weiß man ja ungefähr auch, wie das so dramatisiert wird. Und dass es immer so eine Mischung aus Unterhaltung und Pädagogik ist. Und das war für mich eigentlich nichts Neues. Erwachsen auf Probe, die Dokusoap bei RTL, die ersten beiden Folgen. Viel Aufregung also um relativ wenig. Claudia Wick, vielen Dank.